Abschnitt 11 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Vogelfrei. Erstens. Fertig, sprach der Meister Fulko. Hildegunden, deiner Frauen, kleine Imma, liebe Tochter, bring das Schloss, sie kann ihm trauen. Wieland kaum der Schmiedekönig, wüsst es künstlicher zu machen, und im Berg die stillen Leute, und, du Kobold, lass das lachen. Egi, schon den ganzen Morgen, kreinst du mit vergnügtem Blicke, gleich als wär ein feistes Wildbrett dir gegangen in die Stricke. Mach dich fort, du brauner Schlingel, sieh mir fleißig nach den Schafen, dass sie nicht zu Schaden gehen auf dem Winterfeld des Grafen. Egi in der Tür sich wendend, Meister Fulk, ihr habt's geraten, gestern war's ein Edelmarder, und Herr Gero will ihn braten. Geh, du Gauch, er krollt dem Falken, sprach der Schmied, wohl mag er lästern, härter als uns je der Franke, schlug der Sachs den Sachsen gestern. Wie man einen wutverdächt'gen Hund erhängt am nächsten Aste, ward ein edler Preis gegeben, weil ein Bösewicht ihn hasste. Stolzer Falk, vom Wald zur Weser wird kein treueres Herz gefunden. Doch da ist er selbst, o immer, wie verhärmt in wenig Stunden. Elmar kam, der greise Diethelm, schritt ihm nach mit finsterm Mute, Zorn und Tränen in den Augen, führt er eine weiße Stute. Sprach der Falk, des letzten Dienstes, Meister Fulko, magst du pflegen, spute dich mit Weiheworten, fester Eisen aufzulegen. Spute dich, du kluger Meister, fester Eisen, guter Eisen, aufzulegen meinem Tiere, denn wir haben weit zu reisen. Weit zu reisen, Meister Fulko, drum von all den edlen Rossen, nicht das Beste, doch das Treuste, wählt ich mir zum Pfadgenossen. Stumm und traurig sah der Alte auf den Mann und auf das Fohlen, dann, sein Werkgerät ergreifend, fuhr er durch der Esse Kohlen. Und mit zornig wüsten Schlägen schlug er, dass der Amboss stöhnte, schlug er, dass die Balken sangen und das Grundgemäuer dröhnte. Flammen stoben, Funken spritzten, Herder hieb der schwer Erkrimmte, bis des Erzes Glühstange wie ein Wurm sich wand und krümmte. Plötzlich aber sank die Rechte, und erfasst von wildem Jammer, warf er auf den Herd das Eisen, in den Winkel Zang und Hammer. Nein, ich kann nicht, Elmar, nein, du kannst nicht gehen, um den Wiederhopf, den Gecken, sollen wir dich scheiden sehen? Sind noch Götter, unsere Götter zürnen, weil wir sie verlassen, und der weise Gott der Christen, den wir hassen, muss uns hassen. Büßung heischt der große Frevel, erst versöhnt an heil'gen Stätten, muss das Volk die Wehr ergreifen, und der Alte wird uns retten. Letzte Nacht in Sturmesbrausen fuhr er zürnend her vom Norden, sollt er nicht? Warum wir Toren? Sind wir untreu ihm geworden? Elmar, bleib, geh vor, wir folgen, zieh dein Schwert, wir werden siegen. Einmal noch im roten Banner, lass das weiße Fohlen fliegen. Elmar, bleib, was dir geschehen, Schande ist es, Schmach uns allen. Gestern an der Linde hörtest du den Zuruf nicht erschallen. Wir, der Werkmann und der Bauer, stehen zu dir, den Schimpf zu rächen, Hünen, die wie Haferhalme Frankenspeere spielend brechen. Harte Hände, die in Scherben Schild und Panzerrock zerschlagen, Felsennacken, die den Reiter samt dem Ross zum Sumpfe tragen. Und die Gegner? Immer lustig, Reigenspringer immer heiter, Lockenkreuzler, Salbenküche, 12 ein Dutzend und nichts weiter. Welch Geziefer! Viel zu lange litten wir's. Auf, uns zu wehren! Klirrt das Land, der graue Kämpe, wie du, Kind, er wird es hören. Täuschung ist es, Frankenfabel, dass der Held im Kampf ermattet, sei verzagt zu Kreuz gekrochen und im Wesergau bestattet. Niederwärts im Weserwalde schläft er nur im hohlen Steine, schlachtbereit mit Ross und Mannen, harrend, dass sein Tag erscheine. Oft, wenn nachts die Wetter tosen, weckt er seine Schwertgesellen. Riefe nicht des Waldes Wipfel, mahnte nicht des Stromes Wellen? Dann hinauf die blaue Weser, dann hinab die blanke Lippe, und zu früh erseufzend, kehrt er heim zur düstern Klippe. Falk mir deucht, jetzt ist die Stunde, hebt sich nur mit Waffenschalle, reißig Volk in allen Gauen, kommt er und befreit uns alle. Heergeräte weiß ich liegen, Kunstgebilde kluger Zwerge, Stahlgewand und alte Schwerter, aufgehäuft im nahen Berge. Lass das Bauernhorn erklingen, folgen wird dem Racherufe, all das Volk im Lederschurze, all das Volk von Kamp und Hufe. Zündend, schnell wie Heidefeuer, wird der Schrei die Welt durchfahren. Ja, sie kommen, traun, sie kommen, Schildgenossen Schar auf Scharen. Schlechte Menschen, schlechte Zeiten, allen wird, was sie verdienen, und die Freiheit nur den Wackern, die der Freiheit sich erkühnen. Können wir's? Ich saß am Sündel, zu uns stand der alte Woden, solch ein Tag, des Blutes Ströme rissen Furchen in den Boden. Nur ans Werk, erst recht im Zorne, werden wir die Welschen schlagen, wie am Osning sie den Vätern und am Sündel uns erlagen. Elmar sprach, welch glühe Kohlen, Fulk, im alten Kopf dir brennen, Schnee auf einem Feuerberge ist dein Silberhaar zu nennen. Trauder Fulk, die Welt ist kühler, machst du heiß das Blut der Schnecke? Glaubst du, dass ein Ruf die Träumer rasch vom Rat zur Tat erwecke? Zwar die Menge krollt, sie hätte Lust zum Zausen und zum Zerren, doch erschlafft auf ihren Höfen dehnen sich die Edelherren. Ihren Mut erprobt ich gestern, als ich stand in Not und Pferde, zagten sie, wie vor des Waldes Grauhund zagt die Lämmerherde. Blöde, die das Herz nicht hatten, eine Hand für mich zu heben, werden die zum Schwerte greifen, wenn es geht auf Tod und Leben? Zwischen Mögen und Vollbringen liegt bei uns des Zauderns Öde, und ein Sumpf, ein Tatenmörder, ist der Sumpf der deutschen Rede. Fulk, wohl mag dein Amboss ächzen unter schweren Hammerschlägen, dennoch hält er still, wir murren, ohne Faust und Fuß zu regen. Pochten alle Männerherzen, heiß wie deines, warm wie meines, kein vermessener Frankensporen klirrte noch diesseits des Rheines. O, wir haben harte Hände, unser Leib ist Wall und Mauer, doch wir schleichen träg zum Werke, und im Werke steht die Dauer. Nicht zum Kriege, nur zum Kampfe zieht der Sachse. Schnell zu schlagen, ist sein Sinn, um heimzukehren und daheim den Hirsch zu jagen. Länger lag er nie zu Felde, als er nicht den Pfühl entbehrte, als im Sack der Haferkuchen und der Trunk im Lägel währte. Schelten würd ich, spräch ein Fremder, was ich scheltend von uns spreche. Nicht des Feindes Macht, uns beugte Götter Grimm und eigne Schwäche. Darum hat der Lockenkreuzler zehnmal uns im Kampf bezwungen. Darum hat der Reigenspringer auf den Boden uns gerungen. Fragst du, was ich möchte? Warten, warten bis ans Knie im Blute. Was ich muss? Zu hoffen raten, ob mit Grimm und finster Mute. Erzbewehrt an Ems und Lippe harrt der Feind in hellen Haufen, fertig zu willkommener Arbeit, wie bei Werden uns zu taufen. schon zu viel ist edlen Blutes, warmen Bauernbluts geflossen, fruchtlos, schon zu viel der Äcker, sind zerstampft von fremden Russen, sollen wieder Hof und Hütte glühn in roten Flammensäulen, soll der hagre Wolf, der Hunger, wieder durch die Dörfer heulen? Dreister Griff gebührt dem Dreisten, doch ins Tolle stürmt ein Toller, Berserkerbrauch ist, nackt zu kämpfen, klugen Manns in Helm und Koller. Mag der Rat der Götter walten, Menschenwitz kann wenig frommen, Fulk, das eine ist gewesen, und das andere seh ich kommen. Lass mich gehen von Hof und Heimat, blieb mir heut am Scheidetage nichts als eine Handvoll Erde, die ich auf dem Herzen trage. Fulk, nun tu, was ich gebeten. Auf den Wangen Leichenblässe stand der Schmied, und schmerzlich stöhnend trat er langsam an die Esse, pochte, hielt und pochte wieder. Endlich schritt er aus der Pforte, und die Eisen unterschlagend raunt er leise Wünschelworte. Frommes Rösslein, kluges Rösslein, Eisen vier will ich dir legen, feste Eisen, gute Eisen, das ist Donas Hammersegen. Geh zu Holz und geh zu Hause, immer geh auf geraden Wegen, weit, was unhold ist, entweiche, das ist Donas Hammersegen. Ward dir weh und ward dir Wunde, Blut zu Blute soll sich regen, Bein zu Beine soll sich fügen, das ist Donners Hammersegen. Trag den Reiter, treues Rösslein, allem Glücke gern entgegen, trag ihn hin und trag ihn wieder, das ist Donners Hammersegen. Falk, nun fahre, drauf der andre, habe Dank, du frommer Meister, bürgen sind mir deine Wünsche, mit mir fahren gute Geister. Nun, hell auf, du alter Knabe, Diethelm, komm, nimm beide Hände, beide und die letzten Grüße, die dem Heimatland ich sende. Weinst du gar, es ist so bitter, alte Augen weinen sehen. Falkenart ist starkes Mutes, Falkenart, jetzt musst du gehen. Was der Mutter du verheißen, hast du brav und treu gehalten. Mit mir willst du, soll der Franke auf dem Hof nach Willkür schalten? Weißt du doch, zu Königseigen ist das Falkennest gesprochen, und der kahle Königserbe morgen schon hineingekrochen. Lass den Greisenkopf nicht sinken, Diethelm, trockne deine Zähren, bleib und tu, was recht und hoffe, wie ich hoffe, heimzukehren. Immer deiner holden Herrin neig ich mich, sie ist mir teuer, sag ihr, nein, nichts sag ihr immer, bin ich doch ein Vogelfreier. Nimm das Schwert, den Ring hier immer, sag, der Ring sei zum Gedenken, sag, das Schwert sei zum Bewahren, will ein Gott mir Heimkehr schenken. Jetzt von hinnen, durch den Flieder, der das Rasendach beschirmte, fuhr der Wind, die letzten Beeren fielen und das Laub verstürmte. Zweitens, wo am Waldesrand der Tannen dunkle Äste talwärts schwanken, stand verhohlen eine Jungfrau zwischen Farn und Brombeerranken, regungslos gekreuzt die Hände, vorgebeugt in tiefem Sinnen, Tropfen wehten, kalte Tropfen, auf ihr Kleid von weißem Linnen. War sie aus dem Sarg gestiegen, war die stille, marmorbleiche, von den Armen, die da wandern, friedlos selbst im Friedensreiche? Starren Auges sah sie nieder, nach der Schmied am Erlenhage, wirbelnd in die grauen Lüfte, stieg der Rauch wie alle Tage. Und wie alle Tage rollten oben dunkle Wolkenbälle, und wie alle Tage rauschte durch das Tal des Baches Welle, und wie alle Tage dröhnten Hammerschläge weit im Grunde. Doch jetzt fuhr sie auf, ein kurzer Jammerschrei erstarb im Munde. Vor der Schmiede Frauen und Männer, Einer hielt ein Ross am Zügel, einer nahm es und hindannen ritt er sacht am Heidehügel. Einsam waldwärts, Busch und Bäume, sah sie hinter ihm sich schließen, stumm, den Finger an der Lippe, winkte sie ein letztes Grüßen. Dann, die Hände hochgehoben, sang sie leise, selig fahre, der da fährt des Herzens stiller, Trautgesell seit manchem Jahre. Wo er walle, wo er wohne, weile Friede wieder weilte, da die Reine des Genesen, der Welt die Wunden heilte. Der Welt die Wunden heilte, möge sein in Gnaden pflegen, mög im fernen, fremden Lande ihn geleiten und umhegen. Ihn umhegen und geleiten, dass er gute Herberg finde, all die Hüterschar des Himmels sei ihm holdes Fahrtgesinde, sei ihm treuer Weggenosse, der Tobias Sohn gen Meden und zurück zu Herd und Hufe führte durch Gebirg und Öden. Und du hochgebenedeite, die zu helfen nie versagte, wenn ein Herz voll Harm und Sorge all sein stummes Weh dir klagte. Hehre Frau, zu deinen Füßen weint die Jungfrau, selig fahre, der da fährt des Herzens stiller, Trautgesell seit manchem Jahre. Kraftlos sank sie auf die Knie, Tränen, bittre Tränen rannen, und des Herbstes kühle Schauer rauschten durch die finstern Tannen. Geh nun heim, du Kummervolle, deine Bitten, deine Klagen wird ein kleiner lichter Engel weinend in den Himmel tragen. Drittens. Tiefer Wald, von Stamm zu Stamme wob die Dämmerung graue Fäden, und die Bäume und die Tiere wechselten geheime Reden. Nahmt ihr wahr, begann die Elster, den vom Habichtshofe heute, traurig ritt er durch die Fichten, diesmal ohne Mann und Meute. Sprach der Markolf, weh dem Kranken, denn er reitet zu den Toden, leidvoll sah ich ihn umflattern, dich, der hehlschwarz-weißen Boten. Hähnchen mit der roten Kehle, lachte hell der muntre Schreier, husch, ich bin ein freier Vogel, und er ist ein Vogelfreier. Drauf die Fichte, bleich und schwankend, hielt er sich mit Not im Bügel, und der Königsbote sah ihm lachend nach vom Heidehügel. Sprach die Eiche, festgewurzelt, glaubt er sich wie meinesgleichen. List ist stärker als die Stärke, denn der Stärkste muß ihr weichen. Seufzend sprach der Dachs, das Schwerste muß der frömmste Mann befahren. Armer Falk, vor Unbill konnte freier Mut dich nicht bewahren. Sprach der Bär, gelingt's ihm übel, traun, mich soll es wenig grämen. Schlug er doch den Stolz des Waldes, Wigbert, meinen großen Öhmen. Sprach der Wolf und rieb die Tatzen, wer zur Stelle meine Sippe, morgen läg auf rotem Rasen nur sein Wams und ein Gerippe. Füchslein kreinte, lachen muß ich, wenn sich meine Widersacher toll zerreißen und zerbeißen, traun, am längsten lebt der Lacher. Rasch sich kugeln, sprach der Igel, Schelme seid ihr, Kram dem Besten, so voll Fäulnis, dass die Worte, die ihr sprecht, den Wald verpesten. Rief der Bussard, lass sie schwatzen, Falkenart ist stolz und mutig, stets bereit, dem Trotz zu trotzen, sei auch Fang und Feder blutig. Rabe sprach, zum Dänenreiche geht sein Pfad zu Königshallen, fern im Nord viel weiße Flocken werden auf den Weg ihm fallen. Wispelnd drauf die Eberesche, hätt er eine meiner Ruten, starker Zauber führt ihn sicher über Heid und wilde Fluten. Amsel sang, bei seinem Hofe wohnt ich ruhig und in Ehren, was wohl meine Vettern sagen, wenn im Lenz sie wiederkehren. Dann der Specht, geheime Runen las ich zwischen Holz und Rinde, jeder liest sie nicht, ich hoffe, dass er bald den Heimweg finde. Sang die Lerche, hier geblieben, war ich, um ihn gleich zu grüßen, wenn die ersten Blätterkeime am Holunderbusche sprießen. Stille wurd es, durch die Birke ging ein Wispeln und ein Wehen, leise, leise wie im Traume, doch es war nicht zu verstehen. Nur im Schilf ein heimlich Schwirren, ihr, der bruchtbehende Gleiter, glatte Wellen, eilt zu Nähte, rasch hinab und hurtig weiter. Hurtig sagt den Weserfrauen, dass sie ihm die Fahrt verwehren, bleiben müssen sie dem Lande, die wie er dem Land gehören. Doch der Uhu, einsam krollend, saß in dunkler Felsenritze, tief ins braune Brustgefieder bohrt er seine Schnabelspitze. Welch ergötzliche Verblendung, welch ein Aufwand von dem Knaben, haben will er eine Meinung, seine Meinung will er haben. Weise ist es, beide Augen auf das Fördersame lenken und in kluger Selbstverleugnung denken, was die Starken denken. Was ist Recht? Gewaltger Wille, der da biegt und beugt die Köpfe, wie der Sturm, der alte Riese, biegt die schwanken Weidenzöpfe. Freiheit ist die schöne Stimmung, mit Behagen, mit Vergnügen, in Verzicht auf eigenen Willen, fremdem Willen sich zu fügen. Denn gemächlich und ersprießlich ist's im Tross der Macht zu laufen, immer nur durch offene Tore, immer mit dem großen Haufen. Und die Liebe, Dienst für andre, Raserei mir kaum zu fassen, denn verhasst ist mir das Lieben, denn ich liebe nur das Hassen. Beste Lust ist Lust am Schaden, tröstlich war's zu sehen, wie beide sich zerhackten, tolle Hähne, rot vom Zorn und blass vom Neide. Neid, du bist ein holder Knabe, Zorn, du bist ein süßer Junge, Neid, du hast so fromme Augen, Zorn, du hast so sanfte Zunge. Rupft euch nur, ihr armen Tröpfe, zupft und zaust euch Brust und Rücken, mit den Federn, die da stieben, stopf ich meines Nestes Lücken. Und der alte Neidhart lachte, grimmig auf und murrte weiter, spreizt ihr euch mit Menschenwitzen, stolzer seid ihr, nicht gescheiter. Zwar mich hat der rote Prior nicht belehrt vom hohen Stuhle, zwar ich schliff beim Vater Biso nie die Bank der Klosterschule. Euer Witz ist dumm und blöde, ganz verträumt und ganz verstübelt. Ich, Minervas kluger Vogel, bin das Tier, das sinnt und grübelt. Ich, Minervas kluger Vogel, bin das Klügste von den Tieren, die da denken und begehren, weil sie hungern, dursten, frieren. Was wir tun, das ist das Wahre, und ihr sollt uns nicht bezichten. Will's mit der Moral nicht stimmen, müsst ihr die Moral berichten. Eure Tugend? O ihr Schelme, einer ist des andern Büttel, ob ihr euch in Scharlach brüstet, ob ihr lauft im Leinwandkittel, dreht euch wohlig, faucht vor Wonne, und wie warme Federpfühle, bläht euch auf im Sonnenscheine, morgen weht ein Lüftlein kühle. Übergütet euch in Güte, liebt und lobt euch gegenseitig, morgen macht ihr euch, ihr Frommen, selbst das Recht zu atmen streitig. Euer humaner Liebesdusel ist gekünstelte Erregung, doch natürlich ist der Hunger und des Leibs bewusste Pflegung. Fällt die Mahlzeit knapp und dürftig, geh ich nachbarlich zu Gaste, frech und frei, ein dummer Gimpel lebt und stirbt auf seinem Aste. Vaterland, mir gilt es wenig, wo ich jage, wo ich schmause, Jagd, nur Jagd und gute Beute, und ein Uhu ist zu Hause. Vaterland, die dümmste Liebe ist, ein Vaterland zu lieben. Dieser ward für seine Liebe aus dem Vaterland vertrieben. Seines Unsterns muß ich lachen, ist die Welt um einen ärmer, wird sie reicher, weg, am meisten hass ich träumerische Schwärmer. Endlich schwieg er, durch die Wipfel seufzte nur der Wind, der kalte Nachtgewürm, unholdes Wesen, kroch aus Gruft und Felsenspalte. Denn gesunken war die Sonne, bläulich-rote Wolken festen, Wall und Mauerkranz und Zinne türmten sich im tiefen Westen. Wo sich rechts und links die Berge nackt und schroff zum Tale neigen, all den kleinen Bach hinunter klang ein Hufschlag durch das Schweigen. Achtsam war der Gang des Rosses, sacht und sorglich schritt es weiter, gleich, als wiss es wohl, es trage einen todeskranken Reiter. Talwärts fort und leise quellend rann von Sitz und Sattelbinde dunkles Blut in schweren Tropfen, und er starrt im Abendwinde. Talwärts fort, die Weser rauschte, graue Nebelfluten zogen, Turm und Dach von 13 Linden ragten aus des Dunstes Wogen. Und die ewige Lampe glänzte, durch die Dämmerung glüh und golden, nah der Pforte sank der Reiter in des Herbstes letzte Dulden. Viertens. Im Konvent zu 13 Linden flackerten die Kienspannlichter, düster auf der düstern Mönche, tief bekümmerte Gesichter. In der weißgetünchten Zelle standen sie um einen Wunden, den am Tor bei seinem Rosse spät ein Klosterknecht gefunden. Sorgsam war er nun gebettet auf dem pilzbedeckten Lager, kaum noch atmend, kalt, bewusstlos, schlaff die Glieder hohl und hager. Durch das braune Lederkoller sickerte des Blutes Wille. Stirbt er? Geht der Todesengel durch die stille Klosterzelle? Sprach der Abt, ich bin begegnet solchem Wuchs und solchen Zügen, wenn nicht meine alten Augen mir den alten Kopf betrügen. Damals stand er hochgewaltig, frisch in Jugendfülle blühend, zornig, doch in edlem Zorne, wie Sankt Michael erglühend. Wildo drauf, ich kann euch helfen, sollt ihn niemand besser kennen, würd'ger Herr vom Habichtshofe, möcht ich ihn den Falken nennen. Als ich euren Brief zum frommen Bischof Baduard getragen, neulich, nahe dem falschen Brunnen, sah ich ihn im Walde jagen. Ja, er ist's, er trug dasselbe feingesteppte Wams wie heute. Vor ihm lag ein feister Zwölfer, um ihn die erhitzte Meute. Liebreich war er, Trank und Speise bot er mir, dem Wandermüden, und durch viel gekrümmte Schluchten hat er mir den Weg beschieden. Doch er ist ein Wodansdiener und, wie heut ein Bettler sagte, vogelfrei dieweil um Zauber ihn ein Frankenmann verklagte. Sprach der Abt, die Klostermauern sind gefriedet, auf ihr Lieben, was bei Lukas steht im Zehnten, heischt die Pflicht an ihm zu üben. Beda, walte deines Amtes, Bruder Eilrat, was vonnöten, schaffe Lind, wir andern aber wollen für den Kranken beten. Kommt zum Chor, die Männer schritten sacht hinab im düstern Gange, de profundis, eine Träne rollte auf des Priors Wange. Arma Elma, ihra Walla, wirst du Heil und Hülfe finden? Fromme Ärzte sind die Mönche des Konvents zu 13 Linden. Ende von Abschnitt 11.